Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Der Astronom erfährt ja nur dann etwas vom Universum, wenn das Universum sich ihm auch tatsächlich mitteilt. Und wie teilt sich das Universum mit? Durch Strahlung. Jetzt gibt es aber eine große Herausforderung in der Astronomie, das ist die sogenannte dunkle Materie. Wir wissen aus zahlreichen Beobachtungen von leuchtender Materie, dass es dunkle Materie geben muss. Woher wissen wir das? Nun, weil zum Beispiel die leuchtende Materie sich so bewegt, als ob viel mehr Materie da wäre, von der wir aber nichts sehen. Also muss die schwere Materie, die wir nicht sehen, dunkel sein. Und was ist an dieser Materie so mysteriös? Nun, das Dumme an dieser Materie, was heißt das Dumme? Dumm ist eigentlich gar nichts im Universum, aber das Merkwürdige an dieser Materie ist nun, dass sie eben mit Strahlung nicht wechselwirkt. Das heißt, sie absorbiert noch nicht mal Strahlung. Das wäre ja schön. Ne, wenn man vor so einer Galaxie zum Beispiel so einen Vorhang hätte, dieser Vorhang sei sehr schwer, das würde erklären, wie die Galaxie sich bewegt. Ich mache schon mal alle Bewegungen, die wir jetzt in der Sendung gleich brauchen. Und sie würde einen Teil des Lichtes absorbieren. Das wäre ja prima, das wäre ja ganz einfach, weil dann wäre die dunkle Materie nichts anderes als irgendwie ein fein verteilter Staub. Und Staub ist sowas wie wir. Ne? Wir kommen ja vom Staub, werden zu Staub, also Quatsch. Was ich meine ist, wir bestehen aus Protonen, Neutronen, Elektronen, Material, das mit Strahlung wechselwirkt. Dunkle Materie tut das aber nicht. Muss also, wie die Astrophysiker sagen, nicht baryonisch sein. Darf nicht mit Strahlung wechselwirken. Jetzt ist das große Problem, vor dem wir stehen, wie ist die dunkle Materie verteilt? Das erfahren wir aber nur aus der Strahlung, also von der leuchtenden Materie. Und bei der leuchtenden Materie gibt es ein Problem, auf das wir gleich kommen werden. Zunächst einmal, was ist denn die leuchtende Materie im Universum? Die Leuchtinseln im Universum sind die Galaxien. Da gibt es die Scheibengalaxien, da gibt es die elliptischen Galaxien und noch jede Menge Zwerggalaxien. So, das ist es im Prinzip. Und dann ist es so, dass es eine besondere Art von Galaxien gibt, die allerdings sehr selten ist. Ja, also wir kennen ungefähr 10 Stück davon. Und diese Galaxien heißen Polarringgalaxien. Und die sind was ganz, ganz, ganz Besonderes. Thema der heutigen Sendung. Was sind Polarringgalaxien? Das sind wunderschöne Objekte. Und sie werden uns etwas darüber erzählen, wie die dunkle Materie im Kosmos verteilt ist. Polarringgalaxien sind noch nicht so lange bekannt und sie sehen so aus. Das ist eine Polarringgalaxie. Das heißt, das handelt sich dabei um eine Scheibengalaxie, allerdings mit einem ausgedehnten, wie Sie sehen, mit einem ausgedehnten Wulst an Sternen. Und fast senkrecht zu dieser galaktischen Scheibe bewegt sich ein polarer Ring. Man spricht deswegen von einem polaren Ring, weil man sozusagen, ja, man hat hier die Scheibe, da gibt es einen Nordpol, einen Südpol und dieser Ring dreht sich so um diese Galaxie herum. Diese Galaxien, die Polarringgalaxien sind, also diese Scheibe in der Mitte, sind meistens sogenannte linsenförmige Galaxien. Der Spezialist spricht von sogenannten S0-Galaxien und diese S0-Galaxien sind offenbar linsenförmig, also eher scheibenartig, also, ne? Eher breit als dick. Und diese S0-Galaxien haben vor allen Dingen Sterne. So gut wie überhaupt kein Gas, so gut wie nichts an Gas. Vor allen Dingen Sterne, ganz wichtig. Während eine normale Scheibengalaxie, wie jetzt zum Beispiel unsere Milchstraße oder Andromeda, da gibt es ja noch jede Menge Sternentstehung in den Scheiben. Warum? Weil es noch Gastransport gibt, da ist noch Gas übrig geblieben und dieses Gas wird heutzutage eben in Sterne verwandelt. In den Scheibengalaxien. Die S0-Galaxien allerdings, da ist der Stern, da haben die Sterne alles an Gas verbraucht. Manchmal übrigens, am Rande erwähnt, gibt es in den S0-Galaxien schwarze Löcher, die sind unglaublich schwer. 3 Milliarden Sonnenmassen schwer. Also da hat das schwarze Loch im inneren Teil dieser S0-Galaxie einen erheblichen Teil der dynamischen Masse der leuchtenden Materie. Also ganz interessante Objekte. Aber wir wollen ja hier über die Polringe, über die polaren Ringe sprechen, die da sich um diese Galaxien herum, ist ja ganz merkwürdig. Jetzt will ich Ihnen erstmal sagen, was ist in diesen polaren Ringen alles drin? Gas, Staub und Sterne. In den Polarringen gibt es bis zu 5 Milliarden Sonnenmassen an Wasserstoffgas. Unglaublich. In den Polarringen entstehen neue Sterne. Woran erkennt man neue Sterne? Wieso kann ich das so sagen? Naja, es handelt sich um blaue Sterne. Blaue Sterne sind große Sterne, schwere Sterne, heiße Sterne und deswegen vor allem im blauen Anteil des sichtbaren Lichtes strahlend. Blaue Sterne sind große Sterne, habe ich ja schon gesagt, schwere Sterne und damit blaue Sterne sind aber nun solche, die gar nicht so lange leben. Unsere Sonne mit einer Sonnenmasse hat eine Lebensdauer von 10 Milliarden Jahren. Ein blauer Stern, ja, der sagen wir mal 20 oder 30 Sonnenmassen hat, der wird nur wenige Millionen Jahre alt. Das heißt, die Sterne, die man da in den polaren Ringen beobachtet, diese blauen Dinger, die müssen erst, astronomisch gesprochen, kürzlich entstanden sein. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sich das Bild von so einer Polarringgalaxie anschaut, du meine Güte, wie kommt denn das zustande? Da ist also diese kleine Galaxie in der Mitte, ja, die hat also auch so, sagen wir mal, eine Ausdehnung von ein paar 10.000 Lichtjahren Durchmesser. Ja, 50.000, 60.000 Lichtjahre Durchmesser. So genau sieht man das ja nicht auf dem Bild, weil die Leuchtkraft ja nach außen hin abnimmt, die Helligkeit, um genau zu sein. Wie kommt denn so eine Galaxie an so einen Wahnsinnsring, wo die Galaxie ja selber gar kein Gas mehr hat? Das ist das Komische. Sie entsinnen sich, ich habe Ihnen ja gesagt, diese S0-Galaxien sind ja quasi gasfrei. Wie kommt denn da so ein Gasring? Wo kommt denn der her? Und wie kann es sein, dass in diesem Ring auch noch Sterne entstehen? Und was um alles in der Welt erzählt uns dieser Ring von der dunklen Materie? Machen wir ganz einfach. Wir nehmen erstmal den Ring weg. Fangen wir mal damit an. Also, eine normale Galaxie, Scheibengalaxie oder linsenförmige Galaxie, hat die Eigenschaft, sich zu drehen, um eine Rotationsachse zu drehen. Das heißt, ich kann eine Rotationskurve aufnehmen. Rotationskurve heißt, ich kann an der Blauverschiebung, Vorsicht, wenn etwas sich von mir wegbewegt, ist es eine Rotverschiebung. Ja? Also an der Rotverschiebung oder an der Blauverschiebung einer bestimmten Linie, zum Beispiel von neutralem Wasserstoff, kann ich feststellen, wie die Galaxie sich in einer Ebene dreht. Das bedeutet, ich habe Informationen darüber, wie Materie sich in einer Ebene, also zweidimensional bewegt. Und wieso bewegt sie sich so? Aufgrund der auf sie wirkenden Gravitation. Sie hat eine gewisse Zentrifugalbeschleunigung, spürt sie ja, weil sie sich ja dreht. Und, dass sie noch zusammengehalten wird, hat damit zu tun, dass eine Schwerkraft da ist. Und diese Schwerkraft sagt uns etwas über die Massenverteilung in zwei Dimensionen. Was dabei rauskommt, sind die berühmten flachen Rotationskurven, die uns sagen, dass also im inneren Teil der Galaxie steigt die Rotationskurve an und dann wird sie flach. Und das sollte nicht sein. Denn erwartet wird, dass ab einem bestimmten Radius die Rotationsgeschwindigkeit wieder abnimmt. Das wäre die Kurve, die man erwartet, wenn man rein nur die leuchtende Masse der Galaxie benutzt. Denn wenn ich weit draußen bin, dann sollte also dieses Teilchen, was weiß ich, ein Stern oder eine Gaswolke, sollte gerade noch nur noch die Schwerkraft dieses Körpers. Das ist genauso wie im Sonnensystem, ja, wo die Planeten selber ja so gut wie keine Masse darstellen und sich im Gravitationsfeld der Sonne bewegen. Aber das ist eine Rotationskurve, die nach außen hin abnimmt im Sonnensystem. Und eigentlich hatte man erwartet, dass die da bei den Galaxien nach außen hin auch abnehmen. Das nehmen sie aber nicht, sondern die bleiben konstant, steigen manchmal sogar an. Das heißt, da draußen muss Materie sitzen. So ist man auf die dunkle Materie bei den Galaxien gekommen. Aber wie gesagt, sie entsinnen sich. Alles nur 2D. Ich habe keine Informationen darüber, wie das in drei Dimensionen ist. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren Polarringgalaxien. Die Drehung dieser polaren Ringe, ja, gibt uns nun Informationen darüber, wie sich das Gebiet außerhalb der Scheibengalaxien entwickelt. Wir Astronomen nennen dieses Gebiet außerhalb einer galaktischen Scheibe den galaktischen Halo. Der ist normalerweise nicht zu beobachten, weil da ist so wenig Gas drin, da siehst du nie was. Also weißt du auch nicht, ob der Halo sich jetzt mit der Scheibe mitdreht oder ob er sich gar nicht dreht oder überhaupt. Ja. Das heißt also, aus der Rotationsgeschwindigkeit dieser polaren Ringe können wir Modelle machen, wie die dunkle Materie um die Galaxien herum verteilt sein muss. Nämlich bei diesen 10, wir haben ja nur 10 Polarringgalaxien und wir schließen dann aus diesem, sagen, dass diese 10 Polarringgalaxien sind quasi der Otto-Normalverbraucher im Universum. Also wird die dunkle Materie bei vielen Galaxien, die also solche linsenförmigen oder scheibenartigen Strukturen haben, wird die dunkle Materie so verteilt sein. Ja. Naja, was kommt dabei raus? Also erstmal, die polaren Ringe sind weit von den Galaxien entfernt. Das sind Riesenteile, also teilweise 10-mal größer als der Scheibenradius. Und dazu bedarf es natürlich einer großen Menge an Materie, um diesen Ring überhaupt zu halten. Denn, Sie entsinnen sich, ich hatte Ihnen schon erzählt, dass in den Ringen selber ja Sterne entstehen. Das heißt, der Ring selber muss an bestimmten Stellen selbst gravitierend sein. Er muss, die Gaswolken in den Ringen müssen ihre eigene Schwerkraft spüren, damit sie überhaupt zu Sternen werden können. Na? Und das ist natürlich ein Problem. Die Stabilität des Ringes insgesamt und die lokale Stabilität. Kann das überhaupt sein? Nun, nur dann, wenn der Ring insgesamt eine stabile Struktur aufbaut, also wenn er insgesamt eine stabile Struktur im Gravitationspotenzial, im dreidimensionalen Gravitationspotenzial dieser Galaxie darstellt, kann er überhaupt so lange existieren. Wenn der zum Beispiel nur leicht geneigt ist, also nicht völlig senkrecht steht zur Galaxie, sondern so leicht geneigt ist, dann müsste der eigentlich im Laufe der Jahrmillionen durch Präzision systematisch abgebaut werden und wir würden ihn gar nicht mehr als Polarring erkennen. Rechnungen zeigen, dass also nach 10 bis 100 Millionen Jahren ist eigentlich vorbei. Das ist aber komisch, denn wir sehen immerhin 10 Stück davon und gleichzeitig, wie Sie sich entsinnen werden, entstehen ja in den polaren Ringen auch noch Sterne. Ne? Was natürlich unter Umständen auch dazu führen kann, dass so ein Ding instabiler wird. Summa summarum stehen wir heute, beziehungsweise wir, Sie und ich, in dieser Sendung jetzt vor der Frage, wie kommt so ein Polarring zustande? Er erzählt uns etwas über die dunkle Materie, die ist in der Tat eben nicht kugelsymmetrisch verteilt, sondern eher so, ne? Also so mit einem Achsenverhältnis von 2 zu 1, also hier so und da so. In der Tat, das ist ein sogenanntes triaxiales Potenzial, also nicht mehr nur eine Achse, um die herum sich das Ganze dreht, sondern es sind drei Achsen und auf diese Art und Weise bewegt sich die Materie ganz verschieden. Das ist eine. Aber wie ist das jetzt zustande gekommen? Ich will Sie jetzt nicht aus dieser Sendung entlassen, ohne dass Sie eine Ahnung haben, wie sowas zustande kommt. Die hohen Gasmengen, die in den Polarringen zu beobachten sind, also Wasserstoff in jede Menge, gibt auch, wie gesagt, Staub und so weiter, die kann man eigentlich nur dadurch erklären, dass diese Galaxie hier, um die der Polarring herum sich dreht, dass diese Galaxie eine Wechselwirkung mit einer anderen Galaxie gehabt hat. Das könnte jetzt zum Beispiel eine Zwerggalaxie gewesen sein, also eine relativ kleine Galaxie, ein ehemaliger Begleiter, der praktisch zerrieben worden ist, Stichwort Saturnringe. Ja? Also die Gezeitenkraft der Galaxie hat dazu geführt, dass sich hier jetzt so ein Ring gebildet hat. Es könnte aber auch eine andere große Spiralgalaxie gewesen sein, von der gewissermaßen Teile, also der äußere Rand dieser Galaxie ist abgerissen worden und ist in diesen Polarring gegangen. Das ist eigentlich heute sozusagen, sind so die zwei Standardvorstellungen. Tatsache ist, Polarringgalaxien sind Überreste, und zwar sichtbare Überreste von Galaxienwechselwirkungen, die offenbar, da sie so lange stabil sind, denn etliche dieser Sternentstehungsgebiete, die in den Polarring entdeckt worden sind, die haben durchaus ein gewisses Alter, das über die Stabilitätsgrenze der polaren Ringe hinausgeht. Die müssen also dynamisch stabil sein, obschon, das muss man sich mal überlegen. Ich meine, so eine Galaxienwechselwirkung ist ja eine unglaublich komplizierte Angelegenheit. Ja? Also, wenn man sich überlegt, dass schon das Sonne-Erde-Mond-System nicht mehr berechenbar ist, dann können Sie sich vorstellen, wenn zwei Galaxien miteinander in Wechselwirkung treten, wie stark sich die Schwerkraftfelder der jeweiligen Galaxien bzw. das gemeinsame Schwerkraftfeld sich verändert. Dass dann am Ende etwas herauskommt, was noch so lange stabil ist, das ist nachgerade wunderbar, denn das hätte nicht so sein müssen normalerweise und deswegen ist wahrscheinlich auch das Phänomen der polaren Galaxien so selten. Normalerweise werden diese ganzen Überreste von einer solchen Wechselwirkung, die werden ausgewischt im Laufe der Jahrmillionen, das ist vorbei. Das Interessante ist jetzt, dass sogar unsere Milchstraße gewisse Anzeichen davon zeigt, dass sie eine Polarringgalaxie sein könnte, denn es gibt Hochgeschwindigkeitswolken, also Wasserstoffwolken, die mit sehr hoher Geschwindigkeit sich im Halo der Milchstraße bewegen. Und wenn man nun alle Daten dieser Hochgeschwindigkeitswolken zusammennimmt, dann sieht es so aus, als ob unsere Milchstraße von einem polaren Ring umkreist wird. Und dieser polare Ring könnte von einer entweder ehemaligen Wechselwirkung mit den Magellanischen Wolken gekommen sein. Magellanischen Wolken sind ja so die zwei nächsten Begleiter unserer Milchstraße. Oder aber vielleicht hat die Milchstraße früher schon mal so eine andere kleine Zwerggalaxie einfach nur, wie soll ich sagen, aufgegessen, kann man nicht sagen, sondern so in ihrem Wechselwirkungsbereich aufgelöst. Und auf diese Art und Weise ist ein möglicherweise polarer Ring entstanden. Summa summarum sind die Polarringgalaxien einfach eine ganz besondere Klasse von Galaxien, die darauf hinweisen, dass es in den früheren Zeiten zu viel mehr Wechselwirkung zwischen den Galaxien gekommen ist und sie sind sehr, sehr, sehr bemerkenswert und wir bleiben weiter dran, wir suchen noch weiter danach.